نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu Fikum. Und wir machen weiter mit Mithala. Und zwar Kapitel Halten von Versprechen und Erfüllen das Versprechen. Bidni Ta'ala von Riyad Salih. إذن بارك الله فيكم، درسنا باللغتين العربية والألمانية، ووصلنا إلى الباب 86، باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. العهد ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان: عهد مع الله سبحانه وتعالى، عهد مع الله سبحانه. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فأخذ الله سبحانه وتعالى العهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا بارك الله فيكم، وأشهدهم على أنفسهم. انتبه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأخذ عليهم العهد جميعا. وأما العهد الآخر هو عهد مع العباد، عهد مع العباد، وهي العهود التي تقع بين الناس. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. إذن عهد الله هو أنك تعبده ولا تشرك به شيئا. العهد مع الناس هي العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني لا تخلفوا العهد. وقوله لما تقولون ما لا تفعلون، لأن الإنسان إذا عاهد عليه أن يفعل ما عاهد عليه. مثلا لو قلت لرجل: أنا أعاهدك أني مثلا ما أخبر أحد بسرك، فلا يجوز أن تخبر بسر هذا الإنسان. أو تقول له: أني أعاهدك أن أساعدك في قضية، فما يجوز أن تترك الأمر. كبر مقتا عند الله، يعني هذه حرمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان وأن لا ينفذ ما قاله. فإذا باب الوفاء بالعهد. على فكرة قبل الإسلام كان العرب من أكثر الناس وفاء بالعهد، من أكثر الناس وفاء بالعهد وإنجاز الوعد. فكانوا إذا عاهدوا، الغالب فيهم أنهم ما كانوا ينكثوا العهد، وكانت يعني صفة قبيحة عند الإنسان، كان يفضح بين الناس لما يعلم أنه وعد أو عاهد فغدر أو فنكث العهد أو فلم يفي بالوعد. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Das geht in diesem Kapitel um halten. Halten von Versprechen, halten von Versprechen und durchführen, die Durchführung der Verträge und Versprechen. Was war Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß übersetzt: und haltet das Versprechen ein. Wahrlich, für Einhaltung des Versprechens يرحمك الله. Wahrlich, für die Einhaltung des Versprechens wird Rechenschaft gefordert. Das ist Sura 17, Ayah 34. Und haltet den Bund Allahs, wenn ihr ihn eingegangen seid. 16, 91. Und ihr glaubt, erfüllt alle eure Verpflichtungen. 5, 1. Und o die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst verabscheulich oder verabscheuenswert ist vor Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. 61, 2, 3. Es geht, Barakallahu fikum, in diesem Kapitel um Versprechen. Und sage ich jetzt auch nicht nur Versprechen über Vertrag. Und zwar, wir haben zwei Arten davon. Zwei Arten davon, Barakallahu fikum. Einmal mit Allah, Subhanahu wa ta'ala, und einmal mit den Dienern oder Geschöpfen. Also wir haben zwei Arten von Versprechen oder von Ahd. Einmal mit Allah, Subhanahu wa ta'ala, und einmal mit den anderen. Mit Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allah hat uns, als er uns erschaffen hat, Allah hat uns, mit uns einen Vertrag oder ein Versprechen haben wir gegeben. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als Allah subhanahu wa ta'ala, als dein Herr von der Nachkommenschaft von Adam, von ihren Ländern, von ihren Nachkommenschaft genommen hat, und Allah hat sie bezeugen lassen auf sich selbst, und er sagte ihnen, bin ich euer Herr? Dann haben sie gesagt, ja, wir bezeugen, dass du unser Herr bist. Und das ist das Versprechen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das Versprechen heißt, dass wir versprochen haben, dass wir zugegeben haben, dass Allah unser Herr ist und dass wir ihn allein einzig anbeten und dass wir ihm dienen. Dann das andere Versprechen oder Vertrag ist mit den anderen Geschöpfen, barakallahu fikum, egal jetzt ob mit Muslimen, mit Nicht-Muslimen, das heißt mit Verträgen und Versprechungen zu tun. Und deshalb kommt die Ayah, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Das heißt, haltet das Versprechen ein, wahrlich für die Einhaltung des Versprechens wird Rechenschaft gefordert. Das ist, wenn du einen Vertrag eingegangen bist oder wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, dann musst du einhalten. Wenn du versprochen hast, dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und du musst den Bund Allah subhanahu wa ta'ala auch, wenn du eingegangen bist, dann musst du diesen Bund halten. Und du musst deinen Vertrag, deine Verpflichtung erfüllen. Und Allah liebt nicht, dass jemand etwas sagt und nicht tut. Und übrigens, die Araber vor dem Islam, die haben diese eine gute Eigenschaft gehabt, indem sie das Versprechen eingehalten haben. Als sie versprochen haben, haben sie geleistet, was sie versprochen haben. Und das kennt man in der arabischen Geschichte. Das heißt, das war eine Schande für einen Stamm oder für eine Person, dass die Person das nicht einhält, was man, sage ich jetzt, von Verträgen eingegangen ist. Was hat das mit Al-Adab zu tun? Das bedeutet, du hast einen Vertrag mit Allah, du hast ein Versprechen mit Allah, du musst dich daran halten. Und du hast mit den anderen Verträgen oder du hast versprochen, dann musst du das praktizieren. Wenn du das nicht machst, dann Allah scheut das oder verabscheut das, subhanahu wa ta'ala. Allah liebt das nicht. Es ist sündhaft, dass man viel redet und nicht macht. Es ist sündhaft, dass man die Versprechungen nicht einhält. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبو هريرة وعن أبي هريرة عفوا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وزاد في رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. هنا أتى مباشرة بالنفاق، والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي مخرج من الملة، يعني كافر هو الإنسان ولو زعم أنه مسلم. أما العملي فهو مسلم ولكن فيه خصال النفاق، وقد يقود العملي إلى الاعتقادي. فذاك انتبه. هنا ذكر أولا في حديث أبو هريرة رضوان الله عليه، ذكر ثلاثة، ذكر ثلاثة. شوف ما هي؟ أولا إذا حدث كذب، الكذب. الصفة الثانية إذا وعد أخلف، إخلاف الوعد، يعني ما يأتي بالوعد. وإذا اؤتمن خان، خيانة الأمانة. هذه ثلاثة. في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر ذكر إذا اؤتمن خان، هذا ذكره، خيانة الأمانة هو الأول واحد. وقال: وإذا عاهد غدر، عاهد، إذا عاهد غدر، هو نفس خلاف الوعد تقريبا، ولكن هذه صفة ثانية. وقال: وإذا، عفوا، وإذا حدث كذب ذكرناها، وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومات. فصارت كم وحدة هكذا؟ صار كذب كذلك هنا. إذا الكذب وخيانة الأمانة، الكذب مرتين، خيانة الأمانة مرتين، صار واحد اثنين، خلاف الوعد ثلاثة، عاهد غدر أربعة، والفجور في الخصومة خمسة ذكرها. طبعا بارك الله فيكم، المنافق هو الذي يستر، يستر ويواري أصل النفاق عنده، فهو يستر الكفر ويظهر الإيمان، يستر الصدق ويظهر الكذب والعياذ بالله. فلذلك هذه من صفاته، هذه من صفات المنافق. فلذلك يقول لك صاروا الآن في زماننا، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في الوعد مثلا يقول لك وعد عربي ولا وعد أوروبي. وهذا من جهل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالخصومة هي إما أن تكون عند القاضي، والفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له، أو أن ينكر ما يجب عليه، أو أن ينكر ما يجب عليه، أو والعياذ بالله في الخصومة لما يخاصم الآخر يبدأ ويسب ويكذب على الآخر ويتهمه بأشياء ليست فيه. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet sagte: Zeichen eines Heuchlers sind drei. Zeichen, die Zeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, dann lügt er. Und wenn er verspricht, dann hält er nicht. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, dann ist er untreu. Und bei Muslimen wenn er auch betet und wenn er fastet und betet und behauptet, er wäre Muslim. Abdullah ibn Amr ibn al-As erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt vier Eigenschaften, die, wenn sie in einer Person zu finden sind, sie zu einem vollkommenen Heuchler machen. Wenn sich eines dieses Merkmale bei einer Person findet, besitzt sie, die Person, ein Merkmal der Heuchlerei, bis sie davon ablässt. Diese vier Eigenschaften eines Heuchlers sind: Wenn ihm etwas anvertraut wird, verrät er es. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er etwas verspricht, hält er nicht. Und wenn er streitet, wird er ausfällig. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, das geht hier um die Heuchlerei. Heuchlerei. Das geht um die Heuchlerei. Und wir haben, Barakallahu fikum, zwei Eigenschaften von Heuchlerei. Oder zwei Arten von Heuchlerei. Große, oder manche Gelehrten sagen, I'tiqadi. I'tiqad, das bedeutet, I'tiqad. Das ist die große Heuchlerei. Die große. Und die kleine Heuchlerei, das ist Ameli. Bei manchen Gelehrten. Die große Heuchlerei ist die Person, die wirklich im Herzen den Kuffer hat und nach außen den Islam zeigt. Al-Amali, die Person ist Muslim, aber die hat schlechte Eigenschaften, die natürlich erklärt werden, inshallah. Aber der Muslim sollte sich vor Heuchlerei schützen, indem man den richtigen Glauben verinnerlicht und indem man diese Eigenschaften nicht hat. Und zwar, barakallahu fikum, es gibt zwei Hadithe, einmal von Abu Huraira, radiallahu alayhi, und einmal von Abdullah ibn Amr. Hier drei Eigenschaften und hier hier vier. Aber wenn wir die alle zusammenzählen würden, die sind eigentlich fünf Eigenschaften. Und zwar, barakallahu fikum, in beiden Hadithen findest du, wenn er spricht, wenn er redet, lügt er. Denn die erste ist Lügen. Wenn er redet, dann lügt er. Das ist das erste Barakallahu fikum. وإذا وعد أخلف und das ist der Sinn. Meine, der Autor bringt diese Überlieferungen wegen dieser Sache. Wenn er verspricht, hält er nicht. Und das ist Barakallahu fikum, die zweite Eigenschaft. Die finden wir auch bei den anderen Hadith. Und das dritte im ersten Hadith von Abu Hurair, radiallahu alayhi, ist, wenn ihm etwas anvertraut wird, wenn ihm etwas anvertraut wird, verrät er es. Wenn ihm, ha? Oder untreuiger, wenn ihm etwas anvertraut wird, ist er untreu. Das sind die eigenen Eigenschaften, die in Hadith von Abu Huraira kommen. Jetzt das andere Hadith, إِذَا أَتُمِنَا, das letzte ist das erste im ersten Hadith. إِذَا أَتُمِنَا خَان, إِذَا أَتُمِنَا خَان. Das zweite ist das erste von dem ersten Hadith. Das zweite, das erste ist das. Das zweite, Barakallahu fikum, ist das hier. Das wird, wenn er spricht, dann lügt er. Drittens, Barakallahu fikum, وَإِذَا عَاهَدَ الْغَدَرُ, إذا عاهد غدر, das bedeutet, wenn er etwas verspricht, hält er es nicht. Das ist auch Vertrag und Versprechen nicht einhalten. Vertrag und Versprechen nicht einhalten. Und viertens, beim Streit, ausfällig werden beim Streit. Ausfällig beim Streiten. Wenn du rechnest, dann siehst du ja, das sind fünf Eigenschaften eigentlich. Eins, zwei, und dann, wenn er verspricht, hält er nicht. Wenn er Verträge und Versprechen nicht einhalten, fünftens dann ausfällig werden beim Streiten. Das sind sehr schlimme Eigenschaften und der Muslim sollte niemals solche Eigenschaften haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn diese Eigenschaften alle in einer Person sind, dann ist diese Person, Iyadu Billah, äußerlich, die hat alle Eigenschaften von Heuchlerei. Und wenn er nur eine davon hat, dann hat er eine Eigenschaft von Heuchlerei. Aber man kann nicht sagen, der ist kein Muslim. Außer, dass er wirklich alle Eigenschaften der Heuchlerei hat, dass er den Iman verleugnet und dass er nur sich zeigt. Das ist sehr schlimm. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثيح فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها خذ مثليها. إذا بارك الله فيكم, هذا من باب الوعد والعهد. النبي وعده فوفى أبو بكر رضوان الله عليه عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وهذا أمر عظيم. وطبعا بمثال, ولا نحتاج لأمثلة كثيرة في بيان بارك الله فيكم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الصحابة والتزامهم بالعهود. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. Das letzte für heute, natürlich, das ist eine schöne Geschichte. Und zwar, Jabir sagte oder berichtet, dass der Prophet zu ihm sagte: Wenn ich das Geld aus Bahrain bekomme, gebe ich dir so und so viel. Nach der Version von Al-Bukhari reichte der Prophet dabei beide Hände, als ob er damit schöpfen würde. Doch bevor ihn das Geld aus Bahrain erreichte, starb der Prophet. Als das Geld eintraf, verkündete der Khalif Abu Bakr radiallahu anhu, dass jeder, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas zu zahlen versprochen hatte oder dem er etwas schulde, kommen solle. Also ging ich zu ihm, das wird Jabir sagte. Ich ging zu ihm und sagte, dass der Prophet mir das und das versprochen habe. Abu Bakr radiallahu alaihi nahm daraufhin mit beiden Händen vor dem Geld und gab es mir. Als ich es zählte, waren es 500. Da sagte er mir, nimm noch zweimal so viel. Bei Al-Bukhari und Muslim überliefert. Klar, der Prophet hat es versprochen, dass sie ihm gibt. Und das Geld traf nicht an. Als Jabir zu Abu Bakr gegangen ist, dann hat er das Versprechen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam eingehalten, indem er den Leuten das gegeben hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen versprochen hat. Und das ist ein Beweis, barakallahu fikum, dass wir Muslime so sein sollten, dass wir unser Versprechen halten müssen und dass wir immer das machen, weil Allah uns sieht und weiß, was wir sagen und was wir im Herzen tragen. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Khair. Das war's für heute. Das ist allgemein, barakallahu fikum. Man sollte sein Versprechen einhalten. Und wenn du weißt, dass du nicht einhalten kannst, dann brauchst du nicht zu versprechen. Aber wenn du versprochen hast, dann musst du das einhalten. Wenn du nicht kannst, dann musst du der Person sagen, schau mal, ich habe versprochen und ich schaffe das nicht. Wenn die Person dann dir verzeiht, dann gut. Aber wenn die Person darauf besteht, dass du das Versprechen einhältst, dann musst du das machen. So, aufpassen. Das Wort ist wie eine Patrone. Das Wort ist wie eine Patrone. Wenn das einmal geschossen wird, dann kannst du das nie wieder gut machen. Aufpassen. Deshalb soll man aufpassen, was man sagt und was man macht. Und wenn man Allah versprochen hat, dann ist das natürlich wichtiger einzuhalten. Und so sollten wir Muslime sein. Wir sollten pünktlich sein, wir sollten unsere Termine einhalten, wir sollten unser Versprechen einhalten, wir sollten unsere Verträge einhalten und wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.